Aber erst nächstes für unsere Szene. Ja, leider in den letzten Jahren inzwischen schon so viele Assis Einzug gefunden haben. Da war doch eben auch noch so einer hier, bei Berliner Weiße. Naja, das Lieder ist die Fäuste hoch. Ich wollte auf der Szene, wir leben und wir stehen. Ich wollte auf der Szene.